Ah, da kommt er ja. Avanti, Dubka. Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen, Dr. Lamberti. Kommissar Caruso hat mir gesagt, ich könne eine Arbeit für Sie übernehmen. Sie sind Arzt. Ich war Arzt. Sicher, aber Sie sind doch auch weiterhin Arzt. Und ich brauche einen Arzt. Ich darf meinen Beruf nicht mehr ausüben. Man hat mir die Zulassung entzogen. Ich darf nicht mal mehr eine Spritze geben. Ja, genauer gesagt, gerade Spritzen darf ich nicht mehr geben. Ja, hat man Ihnen das nicht mitgeteilt? Doch, aber es ist nicht von Wichtigkeit. Ah ja, interessant. Und Widerspruch duldet da auch keinen, der Boss. Rauchen Sie? Ich war im Gefängnis 3 Jahre. Ich weiß. Da bleibt einem nur das Rauchen. Danke, danke. Wie soll ich sagen? Wegen Mord. Das Mädchen aus Mailand. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Giorgio Cerbanenko. Mein Sohn ist Alkoholiker. Sehr diskret, bravo. Mein Sohn betrinkt sich 3-mal täglich. Beim Mittagessen ist er bereits vollkommen zu, isst fast nichts und schläft hinterher ein. Nachmittags betrinkt er sich ein 2. Mal und schläft dann bis zum Abendessen. Bei dieser Mahlzeit isst er, beginnt allerdings auch sich zum 3. Mal zu betrinken und schläft hinterher in seinem Sessel ein. Hübsches Familienleben, alle Achtung. So geht das nun seit fast einem Jahr. Außer ich denke mir etwas ganz Konkretes aus, um ihn daran zu hindern. Ja, Sie werden ihm den Umgang mit Freunden untersagt haben, in deren Gesellschaft er trinkt. Mein Sohn hat keine Freunde. Er hat nie welche gehabt. Ich bin seit 11 Jahren Witwer und habe immer auf ihn geachtet. Ich kenne ihn gut. Seit er sein Auto hat, benutzt er es ausschließlich, um allein über die Autobahn zu rasen. Ja, weil er von dir abhaut, Mann. So ist das. Frauen, wie sieht es damit aus? Ich habe ihn noch nie mit einem Mädchen gesehen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ihm gefallen Frauen. Und ich glaube, dass er sich an die Frauen des horizontalen Gewerbes wendet. Gut. Was erwarten Sie von mir? Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich möchte jemanden an seine Seite stellen, der ihm das Trinken abgewöhnt. Mir ist egal, wie lange er dazu braucht. Und mir ist auch egal, welche Mittel er einsetzt. Meinetwegen kann er ihn zu Tode prügeln. Und da bin ich der Richtige. Verstehe. Und dieser jemand soll ich sein? Mein Sohn beteuert immer wieder, er wolle nicht trinken. Aber er könne einfach nicht aufhören. Kommissar Caruso ist ein Freund von mir. Er hat mir von Ihnen erzählt und mich gefragt, ob ich Ihnen eine Arbeit in meiner Firma verschaffen könnte. Aber dann ist mir der Gedanke gekommen, dass jemand wie Sie mir mit meinem Sohn helfen könnte. Jemand wie ich, der erst seit 3 Tagen aus dem Knast raus ist. Ja, logisch. Ja, setzen wir uns doch. Davide, ja. Davide, versuchen Sie keine Angst vor mir zu haben, ja? Ich habe keine Angst. Nein. Ich habe keine Angst vor Ihnen, Dr. Lamberti. Das ist schon gut. Und lassen Sie den Doktor weg. Nicht anbiedern, Duca, komm, Distanz, nicht anbiedern. Freunde werden wir eh nicht. Soll ich das Essen bestellen? Bei der Köchin? Nein, wir gehen auswärts essen. Sie können dem Personal freigeben. Ja, gut. Ihr Vater hat Ihnen vielleicht mitgeteilt, dass ich erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen wurde? Ja. Gut, dann werden Sie Verständnis für meine Situation haben. Mit der Behandlung beginnen wir morgen. Heute Abend möchte ich mich entspannen. Im Gefängnis ist das Essen genauso deprimierend wie die Umgebung. Was ist das für ein Fleck auf Ihrer linken Wange? Eine Verletzung. Ah ja. Ihr Vater? Mit einem Schürhaken. Oh, der Boss schlägt seinen Sohn. Sowas aber auch. Ein Schlag mit dem Schürhaken ist eindeutig zu viel. Auch ich hatte an jedem Abend ein bisschen viel getrunken. Ah, Sie finden die Strafe also gerecht? Ja. Du gehst mir auf die Eier, Mann. Hier, Sie können ruhig etwas trinken, Davide. Ich habe 3 Flaschen zur Auswahl kommen lassen. Suchen sich die Marke aus, die Ihnen am besten schmeckt. Mir ist es gleich. Mir auch. Gut, dann behalten wir die größte Flasche. Ich habe weder Soda noch Eis bestellt. Ich trinke immer pur. Ich auch. So, und jetzt möchte ich Sie bitten, sich selbst zu bedienen. Ja? Wie war Ihre erste Freundin? Wie? Eine feste Freundin, im weitesten Sinne. Ein Mädchen, mit dem man ein paar Tage, eine Woche zusammen ist. Nein. Nein, nein, nein. Oh, kommen Sie, Davide, lassen Sie uns nochmal anstoßen. Vielleicht sind Sie dann ein bisschen weniger zugeknöpft. Hm? Ja, vor 3 Jahren habe ich zum letzten Mal den Arm einer Frau berührt. Als ich neben ihr aufwachte, merkte ich, dass meine Hand auf ihrem Arm lag. Sie schlief. Noch. Seitdem sind 3 Jahre vergangen. Diese unfreiwillige Enthaltsamkeit kann ich, glaube ich, keinen Moment länger ertragen. Oh, hier gibt es dazu wohl kaum eine Möglichkeit. Hey, er kennt sich aus, wie eine Art. Ich weiß nicht, ich gehe mal nachsehen. Da an der Tanzfläche findet man immer was. Ich kann nicht tanzen. Kommen Sie! Angelina. Ich gehe kurz ins Bad, ja. Okay. Fährst du uns nach Hause, Duca? Mädchen, wie siehst du aus? Riolina, komm, setz dich bitte noch einen Augenblick. Ich habe noch ein paar Fragen. Es sind indiskrete Fragen, aber du weißt, ich bin Arzt und ich muss Klarheit haben über ein paar Punkte bei Davide. Verstehe. Und? Er ist nicht schwul. Na, ist doch schon mal was. Ist er hinterher eingeschlafen? Nein, im Gegenteil. Hatte er ausgefallene Wünsche? Er ist völlig normal und erstaunlich gut beieinander. Hat er was gesagt? Er hat mir eine Zigarette angezündet und sich dafür entschuldigt, dass er so wortkarg ist. Und dann hat er mich gefragt, ob ich zum Schlafen dableiben oder lieber nach Hause gebracht werden wolle. Bravo, ein Gentleman. Ich habe ihm gesagt, ich müsse nach Hause und bin ins Bad gegangen. Und als ich wieder kam, war er angezogen. Ah! Oh Gott, er hat sich umgebracht. Er hat sich umgebracht. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist alles voller Blut. Du musst uns nach Hause bringen, Duca. Sofort. Sag mal, denken Sie eigentlich jemals an die anderen? Ich meine nicht Ihren Vater, den Schmerz, den Sie ihm zugefügt hätten, wenn Sie gestorben wären. Ich meine die anderen. Irgendjemand anderen, der Ihnen zufällig über den Weg läuft. Wie ich zum Beispiel. Sich mit einer Schere die Pulsadern aufschneiden. Porca miseria. Versuchen Sie das doch mal zu verstehen. Davide. Ich bin gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, vor nur 3 Tagen. Ich war dort wegen eines Verbrechens, das man sogar als Mord bezeichnet hat. Wenn auch unter mildernden Umständen, wegen der selbstlosen Beweggründe. Stellen Sie sich vor, man hätte mich heute Morgen mit einem Toten vorgefunden. Ich wäre postwendend wieder eingeliefert worden. Orgie mit leichten Mädchen, Drogen. Was weiß ich, der Arzt ohne Zulassung. Mein Leben wäre ruiniert, endgültig. So, Davide, jetzt hören Sie mal zu. Ich weiß, dass ich für Sie nicht die geringste Bedeutung habe, aber ich habe eine 22-jährige Schwester mit einer unehelichen Tochter von 1 Jahr und das Leben der beiden hängt von mir ab. Wenn ich Arbeit habe, haben Sie etwas zu essen, andernfalls sind Sie auf Almosen angewiesen, wie in der Zeit, als ich im Gefängnis saß. Wenn Ihnen dieser hirnverbrannte Scherz gelungen wäre, dann wäre nicht nur mein Leben zerstört gewesen. Und wenn ich Sie nicht erwürgt habe, als ich Ihre aufgeschnittenen Pulsadern gesehen habe, dann nur deshalb, weil ich über eine große Selbstbeherrschung verfüge. Entschuldigung. Machen Sie das nicht nochmal, Davide. Es wird nicht wieder vorkommen. Das will ich stark hoffen, du blödes Arschgesicht. Meine Fresse. Ich habe Sie gar nicht gefragt, warum Sie sich umbringen wollten. Ja? Sie sagen es mir doch nicht. Du bist kaputt, Junge. Aber ich krieg raus, was mit dir los ist. Ich krieg's raus. So, halten Sie hier. Na, Duca, wie sieht's aus? Tja, Duca, wie sieht's denn aus? Ganz ruhig. Es ist zwar eine etwas eigenartige Arbeit, aber ja, sie gefällt mir. Auch wenn es da ein paar Unklarheiten gibt. Was für Unklarheiten? Och, wie soll man sagen? Ich kann nicht glauben, dass es hier einfach nur um einen jungen Alkoholiker geht. Da muss noch etwas anderes dahinter stecken. Und? Was? Was ist, wenn bei der Behandlung des Jungen irgendeine faule Sache ans Licht kommt? Was soll ich dann machen? Ingenieur Auseri ist schließlich dein Freund. Du wirst nichts entdecken, weil es bei Auseri nichts zu entdecken gibt. Der Sohn ist ein Idiot und säuft. Und du wirst ihm beibringen, lieber Zitronenlimonade zu trinken. Basta. Ja klar, natürlich, Auseris Tabu. So einfach ist das. Du kannst ganz ruhig, ganz ruhig. Der Kleine hat sich die Pulsadern aufgeschnitten letzte Nacht. Und er ist nicht so blöde, wie du und sein Vater denken. Also, sobald ich merke, dass da was faul ist, steige ich aus. Basta. Duka! So, und jetzt fehlt nur noch, dass der Junior inzwischen abgedüst ist. Übrigens, danke für alles, was du für meine Schwester getan hast, während ich im Knast war. Lorenzo ist dir ebenfalls sehr dankbar. Okay, jetzt fahren wir auf den Friedhof. Auf welchen? Musoko. Warum? Musoko. Nur so. Hier liegt mein Vater. Polizist. Aus der Romagna. Er liebte das Gesetz. Die Vorschriften. Und deshalb war er unerbittlich gegen alle, die das Gesetz brachen. Oder die Vorschriften. Es gelang ihm, sich nach Sizilien versetzen zu lassen, denn er war fest davon überzeugt, etwas gegen die Mafia unternehmen zu müssen. Das hat ihm einen gelähmten Arm eingebracht. Darauf wurde er nach Mailand versetzt. Ins Büro. Tja. Vielleicht hatte er Angst, dass auch ich verwundet werden würde. Ja. Ja, und wollte deshalb nicht, dass ich Polizist würde. Er wollte, dass ich Medizin studiere und er setzte es durch. Er hat sogar eine Stelle für mich gefunden nach dem Studium. In der Klinik von Professore Arquati. Vielleicht hätte ich Karriere machen können und er hätte glücklicher weitergelebt und wäre 90 geworden oder älter. Wenn ich nicht Signora Madrigati getroffen hätte. Das ist die alte Frau, die ich mit einer Spritze getötet habe. Mein Vater hatte noch nie etwas von Euthanasie gehört. Für ihn war es schlimmer, als wenn ich verrückt geworden wäre. Oder er dachte, ich sei verrückt geworden und hat mir deshalb verziehen. Ja, auf jeden Fall war ihm klar, dass ich nie mehr als Arzt arbeiten können würde. Mein Strafregisterauszug würde immer ein hässlicher Fleck bleiben. Das hat ihn umgebracht. Ich möchte auch ein Grab sehen. Ich weiß bloß nicht, wo es ist, aber... Aber es muss hier auf diesem Friedhof sein. Also, spuck's aus, Davide. Kamuffel, spuck's aus. Hier gibt es irgendwo eine Friedhofsverwaltung. Sie brauchen nur den Namen anzugeben und erfahren dann den Sektor und die Nummer des Grabes. Es ist die Frau, die ich letztes Jahr umgebracht habe. Sie heißt Alberta Radelli. Ah ja, die Frau, die ich letztes Jahr umgebracht habe. Ja klar, wer denn sonst? Was wollen Sie trinken, Davide? Whisky? Ja, Whisky. Los, runter damit und dann kotz dich aus, Junge, aber schnell. Sie hatte mich angesprochen, wollte mitgenommen werden. Wohin war ihr egal. Sie wollte einfach nicht mehr aus dem Auto steigen und sie fing an zu jammern. Sie wollte nicht zurück nach Mailand, auf gar keinen Fall. Mhm. Warum hörst du auf? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie hat furchtbar genervt. Genervt, was heißt das? Sie hat gejammert und gejammert und sie wollte nicht alleine gelassen werden. Sie hat mit Selbstmord gedroht. Ja, und was hast du gemacht? Ich habe ihr gesagt, ich würde mit meinem Vater reden, aber sie hat nur gejammert und sie hat gesagt, wenn du nur wüsstest, was los ist. Ja, und du? Jetzt sag schon. Ich habe sie rausgesetzt. Hatte sie Angst? Ja. Ja, sie schrie, ich soll sie fortbringen, weit fort. Und sie fing an zu weinen und drehte sich immer wieder um und sah nach hinten. Ihr wurdet ihr verfolgt? Naja, zuerst ist mir nichts aufgefallen, aber später, als ich dann in der Zeitung gelesen hatte, dass sie sich umgebracht hat, da musste ich immer an diesen Mercedes denken, 230er, bronzefarben. Ich glaube, den hatte ich auf der Hinfahrt schon mal gesehen. So. Sie haben sie also gar nicht umgebracht? Nein. Du hast dich einfach nur verpisst. Na fein. Ein normaler Mensch denkt nicht immer, wenn, wenn, wenn, wenn. Warum haben Sie Ihrem Vater gegenüber ein ganzes Jahr lang geschwiegen, hä? Er hätte es nicht verstanden. Na gut. Und warum haben Sie mir die Wahrheit gesagt, obwohl wir uns noch keine 24 Stunden kennen? Heute Morgen vor dem Kommissariat in der Via dei Giardini. Vor einem Jahr stand ich genau dort, als sie mich angesprochen hat. Ich war seit damals nicht mehr da. Und dann auf dem Friedhof. Sie haben von ihrem Vater erzählt und ich habe all diese Gräber gesehen. Dieses kleine Ding da, das sie im Auto verloren hat. Ich konnte das gar nicht mehr angucken. Ach Gott, mir kommen die Tränen. Moment mal. Was für ein kleines Ding. Schon der Anblick machte mich völlig krank. Was für ein kleines Ding, Mann. Ich will das sehen. Wo ist es? In meinem Koffer. Wissen Sie eigentlich, was das ist, Davide? Nein. Das ist die Filmkassette einer Minox-Davide. In dieser Kapsel befindet sich ein etwa 50 cm langer und knapp 1 cm breiter Filmstreifen, mit dem man mehr als 50 Fotografien machen kann. Und zwar mit einer winzigen Kamera, die Minox heißt. Haben Sie schon mal einen Spionageroman gelesen? Darin kommen die Dinger vor. Und? Mit so einer Minox können nur Profis umgehen, weil die Bilder schnell verwackeln. Aha. Warum hatte Alberto Radelli wohl einen solchen Film in der Handtasche? Sie meinen sie? Junge. Ja, es sind zwei Frauen. Nackt. Eine dunkelhaarige, eine blonde. Davide, schauen Sie sich die Fotos an. Sie ist es. Heißt das, dass dies das Mädchen ist, das vor einem Jahr in Metanopoli gefunden wurde? Ja. Und die Blonde, kennen Sie die auch? Nein. Karua, hast du Whisky da? Ja, sicher. Ich glaube, wir können jetzt alle einen brauchen. Punkt 1. Die Bilder wurden in einem Studio aufgenommen von einem Profi. Der Fotograf hatte offenbar keine ausgefallenen Ansprüche. Punkt 2. Es ist äußerst merkwürdig, dass solche Fotos mit einer Minox gemacht werden. Man stelle sich vor, dass der Apparat von etwa 50 Gramm auf ein Stativ von 15 Kilo montiert werden muss. Ja, ja. Punkt 3. Die Mädchen auf den Fotos sind keine professionellen Prostituierten oder so, die mit dieser Art von Arbeit vertraut wären. Schau dir mal die Posen an. Hast du mal die Akte von Alberta Radelli? Einen Augenblick. Die Frage lautet, wozu braucht man mehr als 50 Fotos dieser Art? Organisierte Pornoszene. Ja, sieht so aus. Karua hier. Ja. Sieh zu, dass du Mascaranti auftreiben kannst, dass er sofort hierher kommt. Signor Lamberti. Das ist jetzt eine Sache der Polizei, Davide. Bitte lassen Sie mich nicht im Stich, bitte. Na, prachtvoll. Wenn Sie mich im Stich lassen, ich weiß, was ich dann mache. Hör auf zu flennen, Junge, hör auf zu flennen. Ich weiß, was ich dann mache. Nein. Ich lasse Sie nicht im Stich, Davide. So, Duca, jetzt hat er dich am Arsch. Karua, ich habe eine Bitte. Jawohl, mein Herr. Ich möchte Mascaranti bei seinen Ermittlungen begleiten. So? Sei ehrlich, Duca. Du willst die Ermittlungen übernehmen und Mascaranti soll dich dabei begleiten. Ja, so etwa in der Art. Erst willst du alles hinwerfen und jetzt willst du sogar Polizist spielen. Exakt. Ich habe meine Meinung eben geändert. Spielen Sie gerne Polizist, Davide? Aber ich tue doch gar nichts. Ach, Sie fahren Auto, begleiten uns bei den Ermittlungen, erledigen das eine oder andere. Der Fahrer hat bei der Polizei eine wichtige Funktion. Ich spiele gerne Polizist. Mein Vater wollte nie, dass ich in seine Fußstapfen trete, aber das war ein Fehler. Nur leider hatte er keine Chance mehr, das noch mitzukriegen. Sie warten hier, Davide. Ja, Ja, bitte? Alessandra Adeli? Ja. Polizei, Sergeant Mascaranti. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Ja, bitte? Schauen Sie, wir haben Fotos entdeckt, die uns interessieren. Ist das Ihre Schwester? Hm? Na, so schlimm sind Sie doch gar nicht. Ja. Ja. Sie wissen nichts von diesen Fotos? Nein. Mädchen, so überrascht? Wovon lebt Ihre Schwester? Sie hat als Verkäuferin gearbeitet und dann hat sie auch noch Nachhilfestunden gegeben in Mathematik, Geschichte, Geografie. Mhm, gebildete Nutte, Mathe-Nachhilfe. Mhm. Wie viel nahm sie pro Stunde? 600 Lire. Was wissen Sie über diese Fotos? Ich sehe sie zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat. So, Tuka, und jetzt kommt eine sensible Nummer. Wussten Sie, dass Ihre Schwester sich ihr Geld damit verdiente, mit Männern auszugehen? Und zwar immer mit anderen Männern? Nein. Sitzt leider immer wieder der Schlag ins Gesicht, arme Alessandra. Was ist denn jetzt noch passiert? Sie ist vor einem Jahr gestorben und wir haben schon genug gelitten, mein Vater und ich. Wonach suchen Sie denn? Na gut, Sie wissen also nichts darüber. Aber vielleicht können Sie uns trotzdem helfen. Ihre Schwester muss Freunde und Bekannte gehabt haben. Kannten Sie vielleicht irgendwelche Freundinnen Ihrer Schwester? Oder hat sie von jemandem erzählt? Ja, da war eine, an die kann ich mich erinnern. Sie war noch nicht mit der Uni fertig und trotzdem nannte Alberta sie immer das Fräulein Lehrerin. Einmal kam sie her, um meine Schwester abzuholen. Und der Name? Livia Usaro. Livia Usaro? Usaro. Der Husar. Pseudonym? Ich weiß nicht. Wollen Sie Albertas Adressbuch? Und Männer riefen nie an? Nein. Nie. Lamberti, ich hätte gerne eine große Flasche trockenen, nicht zu kalten Frascati. Ja, danke. Ja, mit Whisky ist jetzt Schluss, Davide. Jetzt gibt's nur noch Wein. Okay. Die Schwester ist eine Sackgasse. Alles, was von ihr zu erfahren war, wissen wir bereits. Gut, Davide, Sie studieren diese Nacht das Adressbuch. Rufen Sie alle Nummern an. Finden Sie raus, was die Leute mit Alberta Radelli zu tun gehabt haben. Notieren Sie es sich und wir gehen hin. Bis auf Livia Osado. Die nehme ich mir selbst vor. Pronto? Livia Osado? Ja, das bin ich. Aber entschuldigen Sie, wer... Sie können mich nicht kennen, aber wir haben beide jemanden gekannt. Ihren Namen bitte. Sonst lege ich auf. Schöne Stimme. Und noch dazu ein kleiner Dickkopf. Also, Duca Lamberti. Es geht um Folgendes. Warten Sie. Diesen Namen habe ich schon mal gehört. Sind Sie der Duca Lamberti, der damals verurteilt wurde? Ist das ein Zufall? Vor 3 Jahren habe ich laut Nein, nein, nein in den Gerichtssaal gerufen, als der Richter das Urteil verkündete. Hey, die meint tatsächlich dich, Duca. Das ist ja schön, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Pass auf, Duca. Und ich muss mit Ihnen sprechen über Alberta Radelli. Es ist sehr wichtig für mich. Sie könnten mir eine große Hilfe sein. Es gibt viele Themen, die ich nicht mag. Und Alberta ist das Thema, das ich am allerwenigsten mag. Und alles, was ich nicht mag, mache ich am liebsten gleich. Jetzt? Ja. In der Via Plinio ist eine Bar, direkt vor unserem Haus. In 10 Minuten. Duca, pass auf. Pass auf dich auf. Hier können wir in Ruhe reden. Es ist die einzige Bar der Gegend ohne Fernseher und Jukebox. Deshalb ist hier abends nie etwas los. Abgesehen von einem kleinen Feuerwerk mit Brille. Was Sie mir vorhin am Telefon gesagt haben, das war sehr... Dabei habe ich nur ein Hundertstel von dem ausgesprochen, was ich Ihnen seit Jahren zu sagen hätte. Oh, da bleiben wir ganz cool, Duca. Verstanden? Aber Sie wollten über Alberta reden. Also tun wir das. Wo haben Sie sie kennengelernt? Auf der Straße? Nein, ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe nur viel von Alberta gehört. Zweideutigkeiten mag ich nicht. Und ich denke, dass Sie kein zweideutiger Mensch sind. Ein Arzt, der aktive Sterbehilfe zu leisten imstande ist, kann nicht zweideutig sein. Also, entweder sagen Sie die Wahrheit oder ich muss mich verabschieden. Oh ja, entschuldigen Sie bitte, Frau Professor. Aber kennen Sie diese Fotos? Ich hatte ihr geraten, es nicht zu tun. Wir haben uns damals fast gestritten. Sie sagte, es wäre immer noch sauberer, solche Fotos machen zu lassen, als mit dem ersten Besten mitzugehen. Ich erklärte ihr, dass das nicht stimmte. Sie hat anscheinend nicht auf mich gehört und sich auf diese Drecksarbeit eingelassen. Oh, bitte verraten Sie mir, wie der Stern heißt, von dem Sie gerade herabgefallen sind. Und das andere Mädchen kennen Sie auch? Ich weiß nur, wie sie heißt. Maurilia. Ich glaube, sie arbeitete damals im Kaufhaus Rinascente. Und wie haben Sie Alberta kennengelernt? Die Umstände, unter denen ich sie kennengelernt habe, sind eigentlich ziemlich banal. Die Vorgeschichte ist wichtig. Ja, dann erzählen Sie mir die Vorgeschichte. Gerne. Nichts wünsche ich mir mehr. Aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit eine Enttäuschung bereite. Wir werden sehen. Seit ich 16 war, war es mein Wunsch, ein Experiment im Bereich der Prostitution zu machen. Oh, oh lala. Dieser Wunsch entsprang nicht etwa einer morbiden Neugier. Vielleicht haben Sie ja schon gemerkt, auch durch mein Aussehen, dass ich frigide bin, wenn auch nicht vollkommen. Der Gynäkologe und der Neurologe haben immerhin festgestellt, dass ich unter besonders günstigen psychophysischen Bedingungen wie eine ganz normale Frau fühlen kann. Leider ergeben sich diese Bedingungen so gut wie nie. Und deswegen ist es praktisch so, als sei ich frigide. Manche Leute mit einem Mangel an Fantasie halten mich dagegen für lesbisch. Dieser Verdacht belustigt mich. Oh ja, mich auch, Livia Osado. Es ist meine Vorliebe für die Soziologie der Frau. Und eins der wichtigsten Probleme auf diesem Gebiet ist die Prostitution. Schon bald wurde mir klar, dass man die Prostitution nicht begreifen kann, wenn man sich nicht mindestens einmal prostituiert hat. Und haben Sie es getan? Ja. Und wie war die Erfahrung? Was mich an der Sache am meisten faszinierte, war ihre Kürze. Auch bei all meinen späteren Erfahrungen dieser Art habe ich diese Kürze nie wirklich begriffen. Und um diesen kurzen, ja fast blitzartigen Akt drehen sich 4/5 unserer Existenz. Ich habe Aufzeichnungen davon gemacht, wollen Sie sie lesen? Die fegt dich vom Tisch, oh Duca. Und war das die Vorgeschichte? Ja. Am nächsten Abend lernte ich Alberta auf einer Party kennen und wir unterhielten uns den ganzen Abend. Über Prostitution? Genau. Sie sagte, sie mache gerade auch Experimente damit. Vor allem über einen Punkt haben wir uns leidenschaftlich auseinandergesetzt. Ist es unter sozialen Gesichtspunkten ein Fehler, dass die Frau das Recht hat, sich zu prostituieren oder nicht? Naja, Frauen haben auch das Recht zu heiraten, jedenfalls habe ich schon mal davon gehört. Seien Sie nicht gemein, Duca. Ich meine es ernst. Für eine intelligente Frau wie Alberta und viele andere... Wie Sie? Ja, auch wie mich. Es ist schwierig zu heiraten, wenn man intelligent ist. Klar, am Ende heiraten alle, aber intelligente Frauen möchten gern den Richtigen heiraten. Und es ist sehr schwer, den Richtigen zu finden. Auch wenn man mit seinen Ansprüchen ein klein bisschen nach unten geht, Livia. Nimm zum Beispiel mal mich. Hören Sie, Livia, ich beschäftige mich gern mit allgemeinen Fragen und ich höre Ihnen auch ungemein gerne zu. Aber für meine Arbeit brauche ich konkrete Einzelheiten. Haben Sie eine Ahnung, wo Alberta hingegangen ist, um sich fotografieren zu lassen? Und warum sie es getan hat? Haben Sie irgendeine Erinnerung? An eine Zahl. Eine Hausnummer. 78. An den Straßennamen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe sie nach allen Einzelheiten gefragt, weil ich begriff, dass da irgendetwas faul war. Dass sie dabei war, von der privaten in die organisierte Prostitution abzugleiten. Nein, jetzt bitte nicht schon wieder Soziologie. Ich brauche Fakten, Livia. Schlichte, einfache Fakten. Zum Beispiel, kannte sie den Fotografen? Nein, sie sagte nur etwas von einem Fotostudio, industrielle Fotografie oder so. Was hat das mit Aktfotos zu tun, habe ich mich gefragt. Wer hat ihr diese Fotos vermittelt? Hat sie Ihnen das erzählt? Ja, das ist eine schmutzige Geschichte. Ich mag keine Perversion. Bitte, Livia. Es war ein älterer Mann. Sie waren mit einem Auto ziemlich weit aus Mailand hinausgefahren. Schließlich hat er ihr gestanden, dass Männer in seinem Alter ihre Schwächen haben und dass er die weiblichen Reize ganz besonders auf Fotografien schätzte. Und deshalb würde es ihm reichen, wenn sie sich ablichten ließe. Und er fragte, ob sie nicht noch ein paar Freundinnen kennen würde, die sich auch aufnehmen lassen wollten. Pro Mädchen wollte er 30.000 Lire zahlen. Und der Fotograf war informiert? Ja, von ihm bekam sie auch das Geld. Sie brauchte keinerlei Erklärung abgeben. Sie musste sich nur ablichten lassen, kassieren, fertig. Versuchen Sie bitte, sich ganz genau zu erinnern. Der Fotograf sollte Alberta den belichteten Film also nicht aushändigen, sondern ihn behalten, wenn sie wegging. Sind Sie sicher, dass es so war? Ganz sicher. Nach jenem Mal, als sie Ihnen erzählte, dass sie diese Fotos machen lassen wollte, was sagte Alberta Ihnen, als Sie sie wieder sahen? Ich habe sie nie wieder gesehen. Eine knappe Woche später las ich in der Zeitung, dass sie Selbstmord begangen hatte. Wir werden uns noch einmal wiedersehen müssen. Ist das ein Problem? Hey Duca, wie alt bist du eigentlich? 14? Nein. Auch wenn es nur wegen Alberta ist. Und wenn es nicht wegen Alberta ist? Beginnen wir mit dem Anfang, beim Fotografen. Verschwunden. In der Via Farini 78 gab es ein Studio, industrielle Fotografie. Bereits am Tag vor dem Verschwinden von Alberta Radelli war da keine Menschenseele mehr. Hat der Portier des Hauses viele Mädchen bemerkt? Hin und wieder kamen wohl Mädchen, sagte seine Frau jedenfalls. Sie hat mir auch erzählt, dass sie dem Fotografen einmal bei der Arbeit zugesehen hat. Er fotografierte Modellfahrzeuge, Autos, Lastwagen, Mähdrescher. Mädchen hätte er als Hintergrund gebraucht. Ja, ja, Mähdrescher und Titten, perfekt. Und das andere Mädchen, was ist damit? Aurelia Abate, 27, angestellt beim Kaufhaus Rinascente, Abteilung Stoffe, Handtücher und sowas. Und was sagt sie? Nichts mehr, Kommissario. Eine Freundin im Kaufhaus sagte mir, sie sei vor einem Jahr gestorben. Vermutlich ertrunken. Sie war von der Arbeit fortgeblieben und nach Rom gefahren, vermutlich in Begleitung eines Freundes, wie die Kollegin meinte. Am nächsten Tag war sie tot im Tiber gefunden worden, etwas oberhalb von Rom, gestrandet wie ein verlassenes Boot. Die Kollegin hatte das alles von Marilas Eltern erfahren. Innerhalb von 4 Tagen wurden 2 Mädchen ermordet, die beide auf einem Minox-Film abgelichtet worden waren. Porca miseria. Wann genau ist sie gestorben? 4 Tage nach Alberta Radelli. Ein Selbstmord, der nicht überzeugt, und ein Unfall, der argwöhnisch macht. Aber wieso haben Sie die eine in Mailand umgebracht und die andere in Rom? Damit die Polizei nicht sofort eine Verbindung zwischen den beiden Mädchen herstellen sollte. Die Verbindung haben erst Sie hergestellt, Davide. Weil Sie uns den Film gegeben haben und weil Sie direkt vor Albertas Tod mit ihr zusammen waren. Das heißt, wenn ich diesen Film sofort bei der Polizei abgegeben hätte und alles erzählt hätte, was ich von Alberta wusste, dann hätte man die Mörder vielleicht sofort gefunden. Schnauze, du Weichei, oder ich hau dir eine runter. Ja, vielleicht, aber... Dazu hätten Sie wissen müssen, dass es sich um einen belichteten Film gehandelt hat, aber das wussten Sie nicht. Und außerdem, Davide, hätte Ihr Vater Ihnen alle Knochen einzeln gebrochen, wenn er erfahren hätte, in was für eine Geschichte Sie da hineingeschlittert waren. Sie tragen keinerlei Verantwortung, Davide. Also beruhigen Sie sich. Kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Erstens, Mädchenhandel. Ich denke, daran besteht kein Zweifel. Zweitens, Mädchenhandel im ganz großen Stil. Das sind Leute mit einer straffen Organisation, die vor nichts zurückschrecken und ohne Skrupel töten, um nicht entdeckt zu werden. Auch daran gibt es nichts zu rütteln. Gut, du willst Interpol einschalten, das ist verständlich, aber das dauert lange, sehr lange, da euch jegliche Spur fehlt und die Mädchen kommen nicht aus dem Milieu. Und ich habe es eilig. Und was gedenkst du zu tun, damit es schneller geht? Ich weiß es noch nicht, aber ich würde von einer Annahme ausgehen, dass die Herren, die uns interessieren, wieder am Werk sind. Hier in Mailand und auch jetzt in diesem Moment. Ja, da ist was dran. Die beiden Morde an den Mädchen konnten nie in Zusammenhang gebracht werden. Vielleicht waren sie ein paar Monate ruhig. Du hast recht. Wir stellen ihnen die übliche Falle und schicken ein Mädchen auf die Straße und hoffen, dass es genau von unseren Herren angesprochen wird. Probieren können wir es ja mal. Es kostet ja nichts. Nein, es kostet uns ein Mädchen. Ich habe ein ganzes Adressbuch voll. Diese Leute suchen nach frischen Äpfeln ohne Wurm. Ich habe auch ein paar frische Äpfel ohne Wurm. Vielleicht hast du ja das Mädchen, das wir brauchen, Duca. Ja, wenn ich ein Schuft wäre, hätte ich eins. Und vielleicht bin ich ein Schuft. Pronto? Livia. Livia, ich muss hier unbedingt sofort sehen. Geht das? Ich habe schon lange darauf gewartet. Ich hole sie ab. Zwei Mädchen sind bereits umgebracht worden, Duca. Du bist ein Privatmann und kein Polizist. Du sorgst hier nicht für die dritte Frauenleiche. Ich warne dich. Lass die Finger davon. Ja, ja, du hast ja recht. Aber ich will diese Schweine kriegen. Ich will sie kriegen. Seit Alberta tot ist, habe ich keine Experimente dieser Art mehr gemacht. Denn es war der endgültige Beweis, dass es keine private Prostitution gibt. Die Frau ist eine so begehrte Ware und stellt einen so wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Faktor dar, dass unweigerlich ein dichtes Interessengeflecht um sie herum entsteht. Wir sind jetzt in den 60ern. Dieses süße Kind willst du auf den Strich schicken, Duca. Bei meinen Experimenten habe ich begriffen, worin das Böse besteht, nämlich in der Ausbeutung. Natürlich wird es nie wirklich gelingen, die Ausbeutung zu beseitigen. Aber immer wenn man auf einen Schmarotzer stößt, muss man ihn zertreten. Und jetzt sagen Sie mir, was ich genau zu tun habe. Denken Sie lieber ein paar Tage darüber nach, bevor Sie zusagen. Das ist vollkommen unnötig. Ich brauche keine Zeit zum Nachdenken. Ich denke sofort. Livio Saro, du Verrückte mit dem scharfen Verstand. Tu mir den Gefallen. Sag nein. Gut, dann denken Sie mal sofort an die beiden ermordeten Mädchen. Wenn wir einen Fehler machen, könnten Sie die Nächste sein. Daran habe ich bereits gedacht. Dann denken Sie daran, dass Sie Tag für Tag mit einem oder zwei Männern mitgehen müssen, wochenlang. Vielleicht für nichts und wieder nichts, aber vielleicht, um als dritte Leiche zu enden. Das hier ist kein Spiel. Das ist blutiger Ernst. Das hätten Sie sich sparen können. Sie geben dem Ganzen so eine persönliche Note. Aus Ihrem Ton müsste ich eigentlich schließen, dass es Ihnen gegen den Strich geht, wenn ich dieser Arbeit wegen mit verschiedenen Männern mitgehe. Wenn das stimmt, ist das ganze Unternehmen im Ansatz falsch. Falsch. Falsch ist ja was anderes, meine Schöne. So. Sagen Sie mir, was ich machen soll und damit basta. Welche Gegend ist Ihrer Meinung nach geeignet, Mascheranti? Eher Giuseppe Verdi, denke ich. Bis zur Piazza della Scala. Davide kann mit dem Auto auf dem Parkplatz am Denkmal Leonardo da Vinci stehen. Davide, geben Sie dem Parkwächter ein ordentliches Trinkgeld, damit Sie in der äußersten Reihe stehen und bei Bedarf sofort starten können. In Ordnung. Livia, Sie lassen sich grundsätzlich zur Via Monza fahren. Das ist lang genug, um den Mann kennenzulernen oder sich bald zu verabschieden. Verstanden. Wie erkenne ich, dass Sie unseren Mann gefunden haben? Wenn Sie, die wir den Ellenbogen einmal aus dem rechten Seitenfenster herausstrecken, heißt das gefunden. Und wenn Sie es zweimal hintereinander tun, bedeutet das Gefahr. Davide wird dann sofort zur Stelle sein, stoppt den Wagen und zeigt sich in seiner ganzen Größe. Und dann rufen Sie Signor Lamberti im Hotel an. Und der kommt dann an wie der Sausewind und trägt dich auf seinen Händen davon. Sergeant, geben Sie mir bitte die Liste mit den Nummernschildern. Sind alle überprüft. Alle 23. Nichts dabei. Ja, bis auf den, nachdem die Polizei aus Florenz gefahndet hatte. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Wie lange sollen wir unseren Versuch noch weiterführen? Meinen Sie nicht, 7 Tage reichen? Wieso muss es eigentlich ein Mann um die 50 sein? Meistens sind es doch junge Männer, die Eindruck auf Frauen machen. Und dies verstehen sie zu überreden. Davide, der Mann, den wir finden wollen, arbeitet auf einem völlig anderen Niveau. Er sucht neue, frische Mädchen mit einem gewissen Stil, wie Alberta. Wahrscheinlich muss er erstklassige Edelpuffs beliefern, in Italien und im Ausland. Für sowas braucht man Ware erster Qualität. Pardon, ich spreche immer noch von Frauen. Und um solche Frauen anzusprechen, ist ein reifer und erfahrener Mann vonnöten. Als wir herausfanden, dass die beiden Mädchen auf den Fotos umgebracht worden waren, war mir klar, dass es sich um eine große Organisation handeln muss, die kleinen Schieber. Töten nicht oder doch nur sehr selten, aber in einer großen Organisation muss man erbarmungslos sein. Pronto? Ich habe ihn. Ich denke, David hat sie nach Hause gebracht. Ja, hat er. Aber ich musste noch mal los. Hey, mach keinen Scheiß, Mädchen. Sie kommen sofort ins Hotel. Sofort. Also, was war los? Warum haben Sie sich nicht an die Verabredung gehalten? Papa, ging es nicht gut. Ich musste ein Medikament kaufen. Und die Nachtapotheke ist am Piazzale Oberdan. Das ist weit. In der Apotheke war nur ein einziger Kunde. Ich dachte sofort, das sei genau der Typ, den Sie immer beschrieben haben, Duca. Und? Ich möchte alle Einzelheiten wissen. Er ist mir gefolgt. Auf der Straße hat er mich dann angesprochen. Bei der Hitze hätten alle Leute Kopfschmerzen und so. Und Sie? Ich habe nur etwas säuerlich gelächelt. Dann bin ich zum Taxistand. Und es gab natürlich kein einziges. Perfekt, Kleines. Da hat er mich wieder angesprochen. Ich fürchte, Sie werden eine Weile warten müssen. So in der Art. Und dann hat er mir angeboten, mich ein Stück mitzunehmen. Was war das für ein Wagen? Ein dunkelblauer Flaminia. Die Nummer, Livia, die Nummer. Duca, ich fürchte, ich habe mich ziemlich dumm angestellt. Es ist mir nicht gelungen, die Nummer zu sehen. Was? Ja, gut. Und als Sie ausgestiegen sind... Er bestand darauf zu warten, bis ich die Haustür hinter mir geschlossen hatte. Ein Profi, ich sag's ja, ein beschissener Profi. Ja, gut, gut, gut. Und was haben Sie sonst noch in Erfahrung gebracht? Die Fotos. Die Fotos. Er hat die gleiche Geschichte erzählt wie bei Alberta. Ja, yeah. Wir haben ihn. Alter Mann mit Dysfunktionen. Behebbar nur mit Hilfe von Fotos von schönen, nackten Frauen. Livia, es hat geklappt. Und von mir wollte er jetzt, wo er mich kennengelernt hatte, gerne eine Fotoserie haben. Und du? Und sie? Ich habe mich zuerst gesträubt. Und er hat das sehr löblich gefunden. Aber mit Feingefühl hat er auf seinem Wunsch beharrt. Und am Ende hat er mir die Adresse von seinem Freund, dem Fotografen, gegeben. Und schon mal 20.000 Lire dazugetan. Gut, gut. Die Adresse, Livia. Fotowerbung Modellbau, jenseits der Via Egidio Folli und der Zollgrenze. Wohnanlage Ulisse. Und wann sollen Sie da erscheinen? Er sagte, zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags. Denn hinterher arbeite sein Freund nicht mehr im Studio, sondern auswärts. Wie sieht er aus? Ungefähr 1,75. Mager, schmaler, grauer Schnurrbart. Haare? Grau, fast weiß. Noch füllig. Livia, Sie fahren jetzt nach Hause und warten ab, bis wir Sie morgen abholen. Und gehen Sie nicht ans Telefon. Das ist kriminell, Duca. Du bist kriminell. Jetzt brauchen wir einen Stadtplan, David. Warum? Sie trauen sich nicht mehr, das Fotostudio mitten in der Stadt zu betreiben. Sie sind in die Peripherie gezogen, damit Sie beim geringsten Anzeichen von Gefahr ins Auto springen können. Und schon sind Sie auf der Landstraße. Und was machen wir jetzt? Sie fahren im Morgengrauen ans Ende der Via Egidio Folli. Da schauen Sie sich an, wie und wo die Wohnanlage Ulisse liegt und was da genau ist. Und dann? Wenn die so vorsichtig geworden sind, müssen wir auch vorsichtig sein. Livia wird mit Sicherheit auf dem Weg zum Fotostudio überwacht. Ja? Wir müssen also schon da sein, wenn sie kommt. Sie müssen also zwei Dinge herausfinden. Erstens, wo gibt es eine Stelle, an der wir das Auto verstecken können? Und zwar so nah wie möglich an dem Haus und der Landstraße, ohne dass der Wagen vom Haus aus zu sehen ist. Zweitens, gibt es dort außer der Via Folli noch eine kleinere Straße, die in die Nähe des Hauses führt und existiert dort ein Parkplatz? Ja, verstanden. Hallo? Sie können sich im Bad umziehen, wenn Sie wollen. Ja, danke. Was ist denn? Mir wurde gesagt, dass ich eine Vergütung erhalten würde. Ja, klar, aber das machen wir hinterher. Entschuldigen Sie, aber die Fotos machen wir hinterher. Na gut, wenn Sie wollen. Hier, und jetzt ziehen Sie sich aus. Wie ist sie? Weiß nicht, sie gefällt mir nicht. Mir ist nichts aufgefallen. Sie ist ganz brav angetrabt gekommen, ohne mit jemandem gesprochen zu haben. Sie gefällt mir trotzdem nicht. Sie wollte das Geld schon vorher haben. Ach, ich werde mal mit ihr reden. Ich wusste nicht, dass es hier auch Zuschauer geben würde. Ich möchte hier niemanden außer dem Fotografen. Natürlich. Ich gehe auch gleich wieder. Ich habe nur ein paar Fragen. Luigi, bring mal einen Stuhl für die Signora. Sie sind Lehrerin? Nein, aber die Uni habe ich fertig. Und wovon leben Sie? Von Übersetzungen. Ich setze mich nicht auf diesen Stuhl. Doch, das tun Sie. Hey, lassen Sie das. Bind Sie fest, Luigi. Hey. Kann man davon leben? Ich meine von Übersetzungen? Nicht besonders. Ist das Ihre Handtasche hier? Lassen Sie sie in Ruhe. Ah, sieh da. Ein Adressbüchlein. Da wollen wir doch mal schauen. Oh. Sie kennen einen Alberta Radelli? Ich will jetzt, dass die Fotos gemacht werden und dann werde ich gehen. Nein, das werden Sie nicht. Du bleibst jetzt ruhig auf dem Stuhl sitzen, du kleine Hure, und sagst mir, woher du diese Alberta Radelli kennst. Sie war eine Freundin von mir. War? Sie ist tot. Hat sich umgebracht. Hast du schon mal einen solchen Film gesehen? Ja, das ist ein Minox-Film. Und deine Freundin Alberta hat dir nie einen solchen Film gezeigt? Nein. Luigi, bring mir Watte und den Alkohol und auch das Wasserstoffperoxid. Ich weiß nicht, ob ich Wasserstoffperoxid da habe. Naja, macht nichts. Es hätte uns nur den Anblick von allzu viel Blut erspart. Wenn du mir die Wahrheit sagst, werde ich dir nichts tun. Sie sind verrückt, was soll ich Ihnen denn sagen? Fassen Sie mich nicht an! Sogar das Wasserstoffperoxid habe ich gefunden. Na? Sagst du was? Siehst du hier mein kleines Federmesser? Schau es dir genau an. Wir beginnen mit einem Schnitt in die Stirn. Ich bin ja großmütig. Und deswegen werde ich ihn ziemlich weit oben ansetzen. Dann kannst du ihn später leichter unter deinen Haaren verstecken. Wenn du reden willst, dann nicke mit dem Kopf. Dann nehme ich dir die Watte aus dem Mund. Was schaust du zur Tür? Hat es geklingelt? Wahrscheinlich erwartet sie jemanden und hat deshalb geglaubt, es hat geklingelt. Diese Dame weiß, wo der Film vom letzten Jahr ist. Vielleicht hat sie ihn ja selbst und am Ende wird sie es uns sagen. Wenn du redest, ersparst du dir eine Narbe auf der Wange, die auch der beste Schönheitschirurg der Welt nicht wieder beseitigen kann. So. Dann also. Redest du jetzt oder soll ich weitermachen? Nicht? Gut, dann mache ich weiter. Wirklich, wie er ist schon so lange da oben? Ach, was meinst du, das weiß ich nicht, du Schlaumeier. Mit diesem Mann, der Roberta umgebracht hat. Er ist es, er fährt den gleichen 230er Mercedes. Aber der kennt Livia doch gar nicht. Was ist, wenn sie nicht rauskommt? Ja, ewig können sie ja nicht bleiben. Entweder sie schöpfen keinen Verdacht, fotografieren sie und lassen sie dann gehen, oder sie merken etwas und versuchen zu fliehen. Und Livia, wir können doch nicht einfach hier rumsitzen und warten. Doch, genau das müssen wir tun. Hier rumsitzen und warten. Da. Da, sie kommen. Oh, verdammt, sie rennen. Livia. Da muss doch was passiert sein. Livia, verdammt. Versuchen Sie, sie zu stoppen. Davide. Können Sie nicht sehen. Wenn wir sie jetzt nicht kriegen, ist auch nicht so schlimm. Dann schnappen wir sie uns später. Hab sie schon. So, komm. Los, Gesicht zur Erde. Ja, du Schwein. Davide, halt ihn fest. Ja, Senor, los. Polizei, die beiden sind Mörder. Sie haben zwei Frauen getötet. Gibt es hier einen Raum, wo wir sie einsperren können? Der Stall. Ja, der Stall ist gut. Ja, Davide, Sie gehen zur Wohnung des Fotografen. Rufen Sie Kommissar Karua an. Erklären Sie mal alles. Sagen Sie mal, er soll sofort hierher kommen. Ja. Los, bis gleich. Ja, ist gut. Ja, was hast du mit dem Mädchen gemacht? Welche Mädchen? So, ich stelle dir die Frage jetzt noch einmal. Sieh zu, dass du sie richtig beantwortest. Das ist besser für dich, das kannst du mir glauben. Also, was hast du mit dem Mädchen gemacht? Die Polizei hat sie geschickt. Ich habe das geahnt. Wollte sie zum Reden bringen. Was hast du mit ihr gemacht? Ich hab sie ein bisschen geschnitten. So, ein bisschen geschnitten? Ja, hast sie umgebracht. Ich bin kein Mörder. Die Antwort ist nicht korrekt. Du bist ein Mörder. Und wenn du sie nicht umgebracht hast, dann hattest du einen Grund dafür. Welchen? Ich muss tun, was man mir sagt. Ist das der Mann mit dem grauen Schnurrbart, der das Mädchen gestern angesprochen hat? Ja. Wo finde ich ihn? Wo finde ich ihn? Haben Sie sie gesehen? Ja. War sie ohnmächtig? Nein. Wo haben Sie sie hingebracht? Ins Fate Bene Fratelli. Das hat mir Caro am Telefon gesagt. Dann fahren wir da jetzt hin. Das geht nicht. Warum nicht? Sie hat senkrechte Schnitte an den Mundwinkeln. Sie wird wochenlang nicht sprechen und essen können. Oh Gott, und das hast du ja eingebrockt, du Calamberti. Oh Gott. Dann fahren wir jetzt zur Piazza Castello. Hoffentlich entwischt er uns nicht durch eine Hintertür. Ist hier jemand? Hallo? Guten Tag. Entschuldigung, womit... Was ist das? Lassen Sie mich los! Davide, schau in seinen Taschen nach. Hier. Das werden Sie büßen. Eine Damenpistole, das ist ja nett. Sei froh, dass ich dir damit nicht das Hirn rauspuste. Davide, machen Sie Licht. Dann lassen Sie die Rollläden runter, verschließen die Tür und rufen Karua an. Sagen Sie ihm, er soll kommen und den Nächsten abholen. Hören Sie. Sie werden eine Menge Ärger kriegen. So, und jetzt zu Ihnen. Das kriegen Sie zurück. So bin ich noch nie behandelt worden. Läden wie diesen gibt es gewiss noch in anderen italienischen Städten. Muss ja nicht unbedingt ein Briefmarkenladen sein. Und außerdem haben Sie bestimmt Verbindungen zu netten Kollegen im Ausland. Also, ich brauche Namen, Adressen, Einzelheiten. Davide, suchen Sie sich ein paar Bogen Papier und kommen Sie her, um alles mitzuschreiben. Ich sage nichts. Hören Sie. Sie sind bereits über 50. Ich gebe Ihnen mein Wort als Arzt, dass Sie mehr als 3 Schläge in die Leber nicht aushalten werden. Spätestens beim 3. explodieren Ihre Eingeweide. Dies ist der 1. Kriegsschwein! Und du? Du wanderst wieder in den Knast, Duca Lamberti. Livia. Ich bin es. Als erstes möchte ich Ihnen sagen, dass ich gerade bei Ihrem Vater gewesen bin. Ich habe ihm erzählt, dass die Polizei Ihnen einen geheimen Auftrag erteilt hat und Sie eine Weile nicht nach Hause kommen werden. Ja? Geben Sie mir die Hand. Livia. Ja, die Mailänder Mitglieder der Bande sind alle geschnappt worden. Ja. Und außerdem haben wir die Namen einer Reihe von Bossen in ganz Europa. Und deshalb wird jetzt auch Interpol eingeschaltet. Das System funktionierte etwa 2 Jahre blendend, ja, in ganz Europa. Und dann kommt Alberta und schnappt sich den Film und die ganze Konstruktion droht einzustürzen. Wie ein Kartenhaus. Und deshalb ist dieser Kerl, den Sie heute kennengelernt haben, aktiv geworden. Es tut mir so unendlich leid, Livia. Signor Lamberti, darf ich zu ihr? Nur einen Moment. Bitte, bitte nicht. Erst morgen. Heute habe ich Livia noch eine Menge zu erzählen. Das Mädchen aus Mailand. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Giorgio Cerbanenko. Aus dem Italienischen von Christiana Rhein. Hörspielbearbeitung Alexander Schnitzler. Es spielten Dr. Duca Lamberti, Martin Reinke, Ingegnere Pietro Ausseri, Helmut Kraus, Davide Ausseri, Christian Körner, Kommissar Karua, Klaus Mannchen, Livia Ussaro, Irina Wanka, Sergente Mascaranti, Rainer Heiser. In weiteren Rollen Petra Ehlert, Katrin Gaube, Hans-Georg Pantschak, Sven Plate, Martin Reik, Corinna Waldbauer und Siegfried Warch. Komposition Cornelius Renz und Mario Schneider. Ton André Lühr. Technik Steffen Brosig und Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.